Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Sie haben immer beides zusammengedacht, die großen Komiker, das Lachen und das Weinen. In guten Momenten war das so beim gerade verstorbenen Jerry Lewis oder es war auch so bei Don Rickles, dem jüdischen Stand-up-Komiker, der für Taylor Hackfords neuen Film The Comedian ab kommender Woche in den Kinos als Vorlage diente. Wir sehen dort Robert De Niro als ehemals erfolgreichen Komiker, bei dem es nicht mehr rund läuft. Dabei steht De Niro in der Filmgeschichte in einer guten Reihe von Clowns, bei denen es nicht um Schenkel Klopfen à la Mario Barth geht, sondern um viel, viel mehr. Hartwig Tegeler mit seinen Top-5-Filmen über die Tränen des Clowns. Würden Sie jetzt den Film starten? Also, auf geht's. Bring mich zum Lachen. Einfach so? Was bist du nur für ein Mensch? Ich bin ein Clown und sammle Augenblicke. Ich will, dass meine Zuschauer lachen und das wird immer schwerer. Platz 5. Monsieur Chocolat von Roche Dizem. 2016. Das da, das ist lustig. Der weiße Clown und der schwarze Clown. Der weiße ist Franzose, der schwarze ehemaliger afrikanischer Sklave, der in der Zirkusnummer der beiden den dummen August spielt. Ende des 19. Jahrhunderts, in dem Rassismus und Diskriminierung unhinterfragtes Alltagsgeschäft waren, auch auf der Bühne. Was es kostet, die Menschen zum Lachen zu bringen, zeigt Roche Dizem als historische Parabel, die aktuell bleibt. Die Tränen des Clowns im Zirkus, auf der Bühne, im Fernsehen, im Kino, davon erzählen die guten Geschichten über den Clown und seine Tränen, wie Monsieur Chocolat, die wahren Tränen hinter der Maske. Platz 4. Ansichten eines Clowns von Wojtach Jasny, 1976. Bundesrepublik, Spätphase der Adenauer-Ära, Zeit des Stillstands. Deckel der Verdrängung über allem, was vor 45 war. Der Clown in dieser Heinrich-Böll-Verfilmung, der nur in dieser Rolle glaubt, die Abgründe, Lügen und Geheimnisse der mörderischen Vergangenheit aufdecken zu können. Die Melancholie, die Figur des Clowns in sich tragen muss, wenn sie um Wahrhaftigkeit kämpft, sie ist in den schwarz geschminkten Augen und dem weißen Gesicht der Maske von Helmut Grimm da. Doch am Ende, am Bahnhof, Gitarre spielend, hat dieser Clown resigniert. Dieser Hallo? Vielleicht auch. Ich bin am Ende. Andy. Platz 3. Der Mondmann von Miloš Forman. 1999. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie sich meinen Film ansehen. Der Clown, der Komiker, noch einmal als Melancholiker, der nicht versteht, dass sein Publikum nicht versteht, dass das fundamentale Gesetz des Universums das der Absurdität ist und dass man dem nur mit anarchischen Bühnenshows begegnen kann. Hey, warum machen wir nicht einfach einen Gag draus? Jim Carrey als Andy Kaufman, Komiker-Ikone der 1970er Jahre. Der Titelsong von R.E.M., Man on the Moon, ist ihm gewidmet. Als Andy an Lungenkrebs erkrankt, schon mit Glatze, fährt er zu einem Wunderheiler auf den Philippinen. Dieser Ausdruck in seinem, in Jim Carreys Gesicht, wenn er erkennt, dass der Heiler nur ein Scharlatan ist. Der Moment der Erkenntnis, der Erleuchtung angesichts des Todes, dass das Leben nicht nur absurd, sondern auch eine Illusion, ein Spiel ist. Und dass das die Aufgabe des Clowns ist, durch das Lachen, das er bewirkt, die Menschen zu eben dieser Erkenntnis zu führen, was die natürlich nicht wollen. Das ist kein Witz! Der Moment, in dem der Clown die Kinder zum Lachen bringen kann, ist nur ein kurzer, denn die Welt ist lang aus den Fugen geraten. Bürgerkrieg in Spanien. Platz 2. Mad Circus. Eine Ballade von Liebe und Tod von Alex de la Iglesia. 2010. 1937, Bürgerkrieg, wie gesagt, dann 1973 in Mad Circus, die Franco-Ära. Der traurige Weißclown, Sohn des toten Clowns aus der Zeit des Krieges. Und? Lachen die Kinder über dich? Nein. Nein? Nein. Oh, verdammt. Aber man muss sich ja nicht immer ausschütten vor Lachen. Später verstümmelt sich Javier Wangen und Lippen mit dem Bügeleisen, um auf immer und ewig Clown zu sein. Die Haut bleicht er aus, so braucht er kein weißes Make-up mehr. Dann nimmt er im Bischofsgewand zwei Maschinenpistolen in die Hand und ballert die Franco-Schergen über den Haufen. Grobheit, Dreck, Sadismus, extreme Gewaltbilder. Seinen Goya, seinen Dalí, seinen Buñuel hat Alex de la Iglesia in diesen filmischen Bilderrausch mit hineingenommen. Und das Lachen, am Anfang noch das Unschuldige der Kinder im Zirkus, ist am Ende höhnisch. Außer Rand und Band. Aber auch das hat nicht Bestand in Mad Circus. Ganz am Ende weint der weiße Clown bittere Tränen. Ich gehöre zu den traurigen Clowns. Ich kann nicht lustig sein. Platz 1. Lenny von Bob Fosse, 1974. Obszönität als Gesellschaftskritik. Was der Ahne des Clowns, der Narr, einst am Thron des Königs alles machen durfte, ohne den Kopf zu verlieren, macht Lenny Bruce, Stand-up-Comedian, auf der Bühne. Allerdings nicht ohne Folgen, denn er landet dafür häufig vor Gericht. Dustin Hoffman, heute 70, damals 37, in einer seiner grandiosesten Rollen als Lenny Bruce, der 1966 verstarb. Der Satiriker wird am Ende mit einer Spritze im Arm tot aufgefunden. Die bitteren Tränen des Clowns. Hartwig Tegler mit seinen Top-5-Filmen über die Tränen des Clowns. Die Liste finden Sie auch online auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de.